Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Switcher aus Hamburg skandieren da im Westen nichts Neues. In dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Römerk geht es um die Schrecken des Krieges und dieses Thema greift auch der neue Film von Regisseur Robert Schwenke auf. Es geht um den jungen Gefreiten Willi Herold, der 1945 in den letzten Kriegstagen eine Offiziersuniform findet und sie anzieht. Was dann folgt, ist keine spitzbübische Satire à la Der Hauptmann von Köpenick, sondern eine bittere Tragödie. Hartwig Tegeler stellt uns den Film vor. Auf die heilige Pflicht und den Gehorsam. Lüge Nummer 1, Lüge Nummer 2. Ja, das bin ich, der Hauptmann. Die Welt ist in den letzten Kriegstagen 1945 vollends aus den Fugen geraten. Und die Bestien recken ohne jegliche Zügelung ihr Haupt empor. Ein Mann gehetzt von besoffenen Soldaten im Militärwagen. Einer schießt, ein anderer bläst die Trompete. Der Gefreite Willi Herold rennt um sein Leben. Mit diesem ersten Bild setzt Robert Schwenkes Schwarz-Weiß-Film Der Hauptmann seinen Grundton. Die Ordnung des mörderischen Nazi- und Militärsystems existiert nur noch als leere Hülle. Tatsächlich zerfasert sie sich in Willkür, Chaos, Anarchie. Und das Ganze basierend auf Kadavergehorsam. An die Stelle der Ordnung tritt jetzt, ohne jegliche Hemmung, das Wölfische des Menschen, das der Krieg immer bedient. Die Höllentore stehen weit offen. Willi Herold, der Deserteur, kann seinen Häschern durch Zufall entkommen. An einer Landstraße findet der junge Mann in einem liegen gebliebenen Offizierswagen eine Uniform. Und schon wird aus ihm ein Hauptmann. Lauf um dein Leben, du kleines Schweinchen. Na los, lauf. Willi Herold übt noch die Rolle. Da steht der Gefreite Freitag. Hab meine Einheit verloren. Vor dem neuen Hauptmann. Bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Noch mehr Versprengte sammelt der vorgebliche Offizier auf und schon. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark. Schon ist die Gruppe Herold geboren, die durch das Hinterland zieht, um für den Führer die Lage zu sondieren und für Ordnung zu sorgen. Dabei aber die eigene Ordnung willkürlich zu installieren. Ich verlange sofort, Ihren Vorgesetzten zu sprechen. Ja, ja, schon da. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Sie sollen Bericht erstatten von der Lage hinter der Front. Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Vollmacht vom Führer selbst. Nur die überzeugend vorgetragene Behauptung, vom Führer ermächtigt, und schon läuft die Befehlskette. Massaker, Folterung, willkürliche Erschießung, die Herold und seine Marodeure in einem Strafgefangenenlager vollziehen, funktionieren, weil jeder sich auf den Befehl des Nächsthöheren verlässt. Der Hauptmann Herold lässt dabei seinem Sadismus und seinem Machtwahn freien Lauf. Robert Schwenkes Film, der auf realen Ereignissen basiert, entwirft mit seinen strengen Schwarz-Weiß-Bildern kein Psychogramm, sondern analysiert eine Struktur. Der Hauptmann ist dabei notwendigerweise ein kühler Film, weil er keine positiven Figuren setzt, sondern Menschen zeigt, die in ihren Exzessen Teil eines Getriebes sind, das hier, in dieser Zeit, aus dem Ruder läuft. Konsequent nur. Bei mir hat sich Herold immer als Offizier verhalten. Dass der sadistische Mörder und falsche Hauptmann vor einem Wehrmachtsgericht 1945 freigesprochen wird. Unter den Gegebenen während der Zeit hat sich Herold doch gar nicht so abwegig verhalten. Er hat ein forsches militärisches Auftreten an den Tag gelegt, aber der Wehrmacht keinen nennenswerten Schaden zugefügt. Soweit grandios. Doch. In David Vnens Film »Er ist wieder da« erwacht Hitler im Berlin der Gegenwart. Irgendwie wollte Robert Schwenke offensichtlich am Ende seines Films Ähnliches bedienen. Im Abspann des bis dahin meisterhaften Schwarz-Weiß-Films Der Hauptmann fahren Max Hubacher als Hauptmann Herold mit Milan Peschel und Friedrich Lau in Nazi-Uniform und im Wehrmachtsauto durch eine Stadt und drangsalieren willkürlich Passanten von heute. Das soll uns zeigen, dass das, was 45 geschah, auch heute passieren könnte. Wer hat in Gottes Namen Regisseur Robert Schwenke zu dieser Eselei verführt? Warum hat kein Produzent gesagt, komm, lass diesen dummen Gag? Mein Vorschlag, mit dem surrealen Schlussbild das Kino zu verlassen, wenn der Hauptmann, der nie Hauptmann war, über eine Waldlichtung mit Skeletten geht und auf einer Schrifttafel dann zu lesen ist, dass der 21-jährige Willi Herold 1946 von den Briten verurteilt und hingerichtet wurde. Ich würde diesen Film gerne vor seinem dämlichen Abspann schützen. Hartwig Tegeler über den Film Der Hauptmann. Am Donnerstag kommt er in die deutschen Kinos.